Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Good evening. Ich weiß, es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich hier stehe. It's very unusual for me to stand up here. Aber es ist leider notwendig. But unfortunately it's necessary. Weil unser Pastor ist im Spital. Because our pastor is in hospital. Und zwar hat er irgendwas an der Lunge und es müssen Tests durchgeführt werden. He has problems with his lungs and he has to be examined. Diese Tests werden in der Früh gemacht und darum schlaft er heute dort. Checkups will be taken in the morning and that's why he's staying over there. Und am tonight. Freitag ist er dann wieder bei uns. And on Friday he will be with us again. Ja, es traf mich ein bisschen unvorbereitet, heute hier predigen zu müssen. I was unaware and I was unprepared. Um 11 Uhr am Vormittag habe ich das erfahren, mitten in der Arbeit. I was told at 11 this morning when I was at work. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, was jetzt? And then I thought, what can I do now? Und dann ist mir eingefallen. And then I thought of this. Es war vor einigen Tagen. A few days ago. Und ich war noch ziemlich spät auf in der Nacht. I was up late into the night. Und habe mich dann entschlossen, ins Bett zu gehen. And then I decided to go to bed. Und dann habe ich mir gedacht, nein, jetzt schnappe ich mir noch die Bibel. No, then, and then I thought, no, I'll just get my Bible. Mache diesen. And I'll open it up. Und da ist dann gestanden. And then I found 2. Korinther 7. 2. Korinther 7. Der Vers 6, glaube ich. Vers 6. Vers 6. Na, Entschuldigung, ich muss den jetzt finden. Da, Entschuldigung, 2. Korinther 4. It's in 2. Korinther 4. Und zwar der Vers 7. It's the Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, but we have this treasure in earthen vessels, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. That the excellence of the power may be of God and not of us. Wir sind von allen Seiten bedrängt, we are hard pressed on every side, aber wir ängstigen uns nicht. Yet not crushed. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. We are perplexed, but not in despair. Wir leiden Verfolgung, persecuted, aber wir werden nicht verlassen. But not forsaken. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Struck down, but not destroyed. Lieber Vater im Himmel, dear Father in heaven, wir bitten dich, dass du jetzt ausgießen mögest deinen Geist über uns. We pray that you would pour your spirit upon us. Vater, wir bitten dich, dass du dein Wort lebendig machst. And we pray that you would make your life, your word alive for us. Dass du es anwendbar machst. That you make it applicable. Wir bitten dich um deine Stärkung. And we ask for your power and your und deinen Segen. That you would strengthen us and bless us. Amen. Amen. Bei meiner Mutter in der Wohnhausanlage, where my mom lives, in her housing estate, gleich die Tür Nummer 1, at the door number 1, da ist ein Pickerl auf der Tür. There's a sticker on the door. Auf diesem Pickerl steht Folgendes oben. And this sticker reads, auf die Dauer hilft nur Power. In the long term, it's only power that helps you. Bravo. Auf die Dauer hilft nur Power. In the long term, it's only power that helps you. Unter diesem Satz and under this phrase, sieht man eine Hexe auf ihrem Besen fliegen. You see, there's a witch riding her broom. Also mit einem Wort, ich denke, dieses Pickerl soll sagen, auf die Dauer helfen nur übernatürliche Kräfte. And I think that the sticker wants to say that in the long term, in the long term, only supernatural powers can help you. Und auch wenn wir uns die Zeit ansehen, in der wir jetzt leben, And when we look at our day and age we're living in, dann ist Power, then power wirklich ein Zustand, der anscheinend irgendwie erstrebenswert ist. Is a state everybody seems to be seeking after. Man denke nur an die Energy oder Power Drinks. Think about energy drills or power drills. Man denke an die Power Computer. Think about power computers. Oder was es halt alles noch gibt, das whatever. Power gibt. Anything that gives you power. Und in diesem Vers, den ich uns vorgelesen habe, da geht es auch um Power, um Kraft. And the verse I was reading also speaks about power and strength. Und es handelt sich auch um übernatürliche Kraft. And it deals with supernatural power. Allerdings nicht mit dieser übernatürlichen Kraft, die sich diese Hexe auf dem Besen bedient. But it's not a supernatural power this witch uses. Sondern es handelt sich um die überschwängliche Kraft oder übermäßige Kraft, die von Gott kommt. But it's the abundant power that comes from God. Und über diese überschwängliche Kraft möchte ich mir heute Abend ein bisschen Gedanken machen. And I've been thinking about this supernatural abundant power of God. Ich glaube nämlich, dass diese übernatürliche Kraft and I think that this supernatural power hat ein Merkmal. Has one characteristic. Und zwar, ich glaube, dass wir sie eigentlich gar nicht bemerken. I think we don't even recognize it and realize it. Ich glaube, wenn Gott mit seiner übermäßigen Kraft in uns am Wirken ist, I think when God is working in us with his supernatural power, dann bemerken wir selbst es meistens nicht. Then we ourselves we do not even realize it. Es kann sein, dass es andere bemerken. Maybe others see it around us. Aber also ich selbst spüre es eigentlich but nicht. I can't feel it myself. Kurzes Beispiel dazu. For example, ich kann mich erinnern, wie wir hier zum dritten Mal das Musical gespielt haben. Das war Sonntag. When we performed the musical for the third time on a Sunday, hatte ich doch wirklich, also nach all der vielen Arbeit, die da hinter uns gelegen ist, circa eine Viertelstunde vor dem Ganzen einen fast Nervenzusammenbruch. I almost had a nervous breakdown a quarter of an hour before the performance started because I had been working so hard. Ich kann mich noch erinnern, ich bin irgendwie zum Brett und der Christian Stroh. And I went up to Brett and to Christian Stroh. Die waren da irgendwie in meiner Reichweite und ich habe einfach nur gesagt, bitte betet, weil ich. And I asked them to pray for me. Ich habe gezittert, etc. etc. Trembling. Warum, weiß ich nicht, das war einfach zu viel, das Ganze. I don't know why, I was just overwhelmed. Und ich weiß nicht, hat man das gemerkt nachher? And I don't know if anybody realized that. Ich denke, dass in etwa so, dass wir da irgendwo ein Bild von dieser Kraft Gottes haben. And I think this can show us how the power of God is. Diese über the supernatural mäßige Kraft Gottes. Abundant power of God. Jetzt stellt sich die Frage, wann kommt diese übermäßige Kraft Gottes zur Entfaltung? And I was wondering when this super abundant power of God is unfolded. Also ich glaube, und die Bibel bestätigt das auch, I think and the Bible confirms that, dass diese Kraft dann zur Anwendung kommt, zur Entfaltung kommt. I think that this power can work, wenn wir schwach sind, when we are weak, wenn wir am Ende sind, when we are at the end of our tether, wenn menschlich gesehen einfach nichts mehr geht. When humanly speaking, nothing is possible anymore. Ein Beispiel dafür. An example. Wir denken an die Sarah. Let's think about Sarah. Und im Hebräer 11,11 steht dazu. And in Hebrew 11,11 it says. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war. By faith Sarah conceived and she was sterile. Kraft. She received durch den strength. Durch den Glauben empfing Sarah Kraft. She received strength by faith. Nachkommen hervorzubringen trotz ihres Alters. to bring forth children in spite of her age. Im nächsten Vers steht, darum sind auch von dem einen, Abraham, that's why from this one person, namely Abraham, dessen Kraft schon erstorben war, whose strength had died, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel sind. So many people have come forth that they are as numerous as the stars in the sky. Also mit anderen Worten, da wo menschlich nichts mehr möglich ist, When humanly speaking, nothing is possible anymore, dort beginnt Gottes übermäßige Kraft. Then God's abundant strength will begin. Zweites Beispiel dafür, der Engel sagt zu Maria, du wirst schwanger werden. And the second example, the angel told Mary that she would conceive. Und die Maria sagt, wie soll das passieren? Ich weiß von keinem Mann. How can that be possible? I don't know a man. Darauf sagt der Engel zu ihr, and then the angel answered, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. The Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Also auch menschlich gesehen, was unmöglich, dass sie ein Kind bekommt, it was impossible for her to durch die Kraft Gottes, der sie, wie es da steht, überschattet hat, but by the power of God who overshadowed her, ist Wunderbares zustande gekommen. A wonderful thing happened. Gibt es einen schönen Vers im Jesaja 49,4? And there's a beautiful verse in Isaiah 49,4. Da sagt es der Gottesknecht, the servant of the Lord says, ich aber dachte, then I said, ich arbeite vergeblich, I have labored in vain, und verzehre meine Kraft umsonst und unnütz. I have spent my strength for nothing and in vain. Ich denke, dass genau in solchen Augenblicken, and in moments like that, wenn wir glauben, vergeblich zu arbeiten, when we think that we have been laboring in vain, wenn unsere Kraft verzehrt ist, when our strength is spent, wenn wir glauben, dass wir unsere Kraft für Dinge hergeben, die letzten Endes unnütz sind, unnötig, when we think that we are using our strength for things that are in vain after all, im Werke des Herrn, in the work of the Lord, genau dann beginnt Gottes übermäßige Kraft in uns zu wirken. Exactly then God's superabundant power will work in us. Um das noch einmal zusammenzufassen, to sum up, Gottes Kraft, God's strength, ist nicht so, dass man sie fühlt, God's power cannot be sensed, sondern sie kommt irgendwie fast unbemerkt. But it comes and we don't even notice it. Das Resultat davon, and its result, das haben wir schon gelesen, 2. Korinther 4, as we read in 2 Corinthians 4, wir sind von allen Seiten bedrängt, we are stressed, aber wir ängstigen uns nicht. But we are not afraid. Wir sind bedrängt. Yes, we are oppressed. Man fühlt Bedrängung, and you feel this oppression, aber wir ängstigen uns nicht. But yet we are not afraid. Das ist das, was wir bemerken können. And that's what we can notice. Uns ist bange. We are fearful. Aber wir verzagen nicht. But yet we do not give up. We do not lose hope. Ich bin sicher, dass jeder von uns spürt, was es bedeutet, dass einem bange ist. I'm certain that you all have felt fearful. Aber wir verzagen nicht. But yet we do not despair. Das heißt, dass uns die Kraft Gottes zwar nicht befreien wird von diesem Zustand, in dem uns bange ist, that means that the strength of God will not free you from this state of fearfulness. Aber es wird uns helfen, nicht zu verzagen. But it will help you not to despair. Es wird uns helfen, weiterzugehen. It will help you to go on. Und vielleicht werden wir denken, and maybe you'll think, naja, das habe ich jetzt wieder mal geschafft, nachdem wir es geschafft haben. After you made it, you think, oh, I've made it. Aber ich denke, dass es eben Gottes Kraft ist, die But I think it's God's power. Einfach für uns so unbemerkbar And we cannot even notice it. Diese Dinge für uns vollbringt. But it achieves those things for us. Und darum glaube ich, dass es gut ist, And that's why I believe that it's good. Wenn wir uns eines klar machen, for us to really think about the things. Dass die Umstände unseres Lebens That the circumstances of our life wahrscheinlich nie so sein werden, probably never be the way, dass wir sagen können, for us to say, alles ist okay. Everything is okay. Ich meine, es passiert manchmal, richtig? Manchmal hat man solche Augenblicke. But sometimes there are moments when you feel that everything is okay. Denkst du, alles ist okay. And you think everything is okay now. Aber ich glaube, es ist gut, wenn wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass solange wir nicht bei Gott sind, But I think it's good to accept the fact that as long as we're not with God, dass wir durch Trübsal durch müssen, that we will undergo tribulation. Und wir sollten nicht versuchen, der Trübsal zu entkommen. And we should not try to avoid those trials. Sondern mit Gottes überschwänglicher Kraft durch diese Trübsal durchgehen. But to take God's superabundant power and to go through the tribulation in this power. Okay, jetzt habe ich mich gefragt, wie kommt diese übernatürliche Kraft zur Entfaltung? Wie? Die erste Frage war, wann kommt diese übermäßige Kraft zur Entfaltung? And we were asking how this supernatural power unfolds, and the question is also when does it? Wie? How? Wie? Okay. Wie können wir diese Kraft anzapfen? How can we draw from this strength? Ist es überhaupt in unserem Bereich? Is it in our might to do so? Ich denke, es gibt schon einige Dinge, die wir tun können, um diese Kraft And I think there are some things we can do to receive this power. Und eigentlich ist es ganz einfach, aber doch so schwer. And I think it's very simple yet very difficult. Diese Kraft wirkt in einem. This power works in you. Indem man daran glaubt, dass sie in einem wirkt. When you believe that it works in you. Das heißt, dass man egal in welchen Umständen man sich befindet, no matter the circumstances you're in, dass man daran glaubt, was Gott uns in der Bibel verspricht. Believe in God's promises in the Bible. Nämlich, dass wir irdische Gefäße sind, in denen Gottes übermäßige Kraft zu Hause ist und am Wirken ist. Nämlich, dass wir earthen vessels in which God's supernatural power works. 2. Korinther 5,7, denn wir wandeln nicht im Glauben, sondern wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. 2. Corinthians 5, because we work by faith, we walk by faith, not by sight. Uns auf uns mit den Versprechen Gottes auseinanderzusetzen, and thinking about the promises of God, ist was im 2. Korinther 4,16 beschrieben wird, 4,18. It's also spoken about in 2. Corinthians 4,18. 4,18. Denn wir sehen nicht auf das Sichtbare, sondern, we do not look upon that which is seen, sondern auf das Unsichtbare. But we look at the unseen. Diese Kraft wird uns dann zur Hilfe kommen, And this power will come to our help, wenn wir in der Verzweiflung, when we are in despair, in unserer Schwachheit, when we are in weakness, in unseren Bedrängnissen, when we are in tribulation, daran festhalten, dass Gott in uns stark ist, wenn wir schwach sind. When we hold on to the fact that God is strong in us when we are weak. Dazu gehört, dass wir uns in diesen Trübsalen keine Sorgen machen. And there's no need to be worried in those tribulations. Philipper 4:6. Sorgt euch um nichts. In Philippians 4:6. Do not worry about anything. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. But let your requests be known unto God in thanksgiving. Das ist die Art und Weise, wie wir die übermäßige Kraft Gottes anzapfen können. And this is how we can receive this supernatural God of, power of God. Indem wir uns nicht sorgen. By not worrying. Über die Umstände, in denen wir drinnen sind, sondern dass wir unsere Sorgen, nehmen. But by taking our worries. Und so wie es der Petrus schreibt, auf ihn werfen. And as Peter says, cast it upon him. Das ist ein Akt, der im Unsichtbaren geschieht. And that's an act that's taking place in the unseen. Oder sagen wir mal, das ist ein nicht ein Akt, der im Unsichtbaren geschieht, sondern das ist rather, let's say, ein Ratschlag aus der unsichtbaren Welt. It's an advice from the unseen world. Nicht unsere Welt rät uns, dass wir die Dinge in die Hand nehmen sollen. Our world doesn't tell us to take things in our hands. It does. Gott sagt uns, gib's mir. But God says, give them to me. Aber natürlich, da gehört eine große Portion Glauben dazu. But we need a very big measure of faith to do that. Auf der anderen Seite gibt's in der Bibel einen Vers. On the other hand, there's a verse in the Bible that says. Der so überhaupt nicht übernatürlich ist. Der so überhaupt nichts mit dem Übernatürlichen zu tun hat, sondern der vollkommen logisch ist. This verse doesn't sound supernatural, but it's very logical. Und zwar Matthäus 6:27. And that's Matthew 6:27. Wer von euch? Which of you? Kann durch Sorgen? Can by worrying? Sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Add one day to his life by worrying. So brutal logisch. And this is so logical. Und stimmt, oder? And it's true. Ich liebe diesen Vers. And I love this verse. Na, und mit diesen Versen im Gepäck. And when you have those verses in your bag. Können wir mutig wie die Esther sein? You can be as courageous as Esther. Komme ich um? If I perish, I perish. If I perish, I perish. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe diesen Vers. Wenn ich umkomme, komme ich um. Stimmt doch, oder? Oder? And it's true, isn't it? Hiob 13:15. Job 13:15. Er mag mich töten. Even if he slay me. Ich harre auf ihn. I wait for him. Das ist Gottes Vertrauen. And that's trust in God. Ich meine, es gab Leute, die haben das erfahren. And there have been people who really experienced that. Wer fällt mir ein? Bonhoeffer. For instance, Bonhoeffer. Oder vor kurzem hatten wir in unserer Gebetszeit in der Arbeit. A while ago, at our prayer time at work. Irgendwo Südamerika, Mittelamerika. Somewhere in South America, Latin America. Eine Gruppe von christlichen Frauen. There was a group of Christian women. Überfallen worden von irgendwelchen Fanatikern. And they were attacked by fanatics. Ohren abgeschnitten. And their ears were cut off. Nase abgeschnitten. And their noses were cut off. Lippen abgeschnitten. And their lips. Wow. Das sind Augenblicke, wo mein Glaube manchmal ins Wanken gerät. And these are moments when my faith starts to waver. Wo ich wirklich zu zweifeln beginne. When I start to doubt. Wo ich mir denke, dass wo ich in Gefahr stehe, dass meine Liebe erkaltet. And then I'm fearful that love could grow cold when I'm in danger. Weil die Ungerechtigkeit so zunimmt. Because the world is becoming more and more unjust, unrighteous. Aber die Bibel warnt uns davor, dass es so sein wird. But the Bible warns us that this is going to take place. Vielleicht nicht in unserer Zeit. Maybe not in our age. Aber andererseits, was ist Zeit? But what does time mean? Wenn ich denke, ich bin 64 geboren. I was born in 1964. Und ich habe ein Leben gehabt wie ein junger Hund. And I've had a wonderful life without problems. Ich habe mich um nichts sorgen müssen. I didn't have to have any worries. Meine Mutter ist geboren 43. And my mom was born in 1943. Und sie war das Kind eines deutschen Besatzungssoldaten. And she was the child of a German soldier here. Praktisch das Ergebnis einer sehr ungerechten Zeit. And she was the result of a very unjust time. Meine Großmutter geboren. My grandmother. 1923. 1923. Die ist voll durch eine ungerechte Zeit durchgegangen. And she had to go through a very unjust time. Und also ich persönlich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich bewusst das Gefühl Angst wahrgenommen habe. I can remember when I felt fearful for the first time in my life. Das war an einem Nachmittag. It was one afternoon. Ich war circa 3 oder 4 Jahre alt. I was about 3 or 4. Zusammen mit meiner Urgroßmutter. And I was spending time with my great grandmother. Ich habe diese kleinen Indianerfiguren. And we had those little American Indians. In ihre Blumenstöcke hinein. And I stuck them in her potted plants. Ich kann mich so erinnern, ich habe so Angst gehabt. And I was so afraid. Vor Krieg. Of wars. Und diese Angst ist sicher von der Urgroßmutter gekommen. And I'm sure that this fear, my great grandmother gave me this fear. Aber jetzt nicht, weil sie mir bewusst Angst machen wollte. But not because she wanted to make me afraid. Consciously. Sondern weil sie einfach von dieser ungerechten Zeit, von dieser Zeit, in der die Ungerechtigkeit, wo die Ungerechtigkeit überhand genommen hat, so gezeichnet war. But she these times of injustice had really formed her. Dass sie gar nicht anders konnte als, ich stelle mir vor, sie hat wahrscheinlich gesagt, she couldn't help it. Hoffentlich kommt kein Krieg oder so. Probably she just said, I hope there will not be any war anymore. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich da überhaupt hingekommen bin. Auf jeden Fall. Anyhow. Genau, komme ich um, so komme ich um. If I perish, I perish. Eines noch, es ist wirklich interessant, also ich war vor kurzem mit der Dana in Mauthausen, ja. Recently I took my wife Dana to Mauthausen. Und da war ein ziemlich großes Foto. And there was a huge picture. Und ich wohne im 11. Bezirk in Simmering. I live in the 11th district in Simmering. Und unter diesem Foto ist gestanden. And there was under this photo there was a line. Abtransport von Zigeunern von der Simmeringer Hauptstraße. Those gypsies, they had been taken from Simmeringer Hauptstraße. Beate und Mike, Pastor Mike wohnen dort. And Beate and Pastor Mike, they also lived there. Also, dass wirklich Menschen sagen, sie haben von dem nichts bemerkt. And I cannot imagine that people claim today that they didn't notice anything. Aber es ist wirklich erstaunlich, wie sehr das totgeschwiegen wird. But it's so astonishing the silence people are keeping about this. Aber auf jeden Fall, noch eine Idee. Habt ihr euch einmal gefragt, was ihr tun würdet, wenn eure Nachbarn auf einmal abgeholt werden? Have you ever wondered what you would do if somebody came and arrested your neighbors or deported your neighbors? Was würdest du tun? What would you do? Also, ich denke, dass in diesen Augenblicken I think that in moments like that, kann man eigentlich nur ja, auf Gott vertrauen. You can only trust in God, auf seine Kraft in his strength, und versuchen zu lieben irgendwie. And you can try to love somehow. Okay. Or to survive somehow. Wie kommt diese überschwängliche Kraft zur Entfaltung? And how does this supernatural power unfold? Wir vertrauen drauf, wir glauben daran. We trust in it, we believe in it. Wir sorgen uns nicht. We don't worry. Und in den Zeiten, wo es eben nicht ganz so gemütlich ist, was macht man da? And at times when the going gets tough. Ich denke, dass uns die Bibel da sehr gute Möglichkeit anbietet. And I think that the Bible really gives us a very good piece of advice. Zum Beispiel Psalm 37,7. For instance, in Psalm 37,7. Sei stille dem Herrn. Be still in the Lord. Und warte auf ihn. And wait upon the Lord. Ich glaube, dass wir auf den Herrn warten. I think that waiting upon the Lord. Dass wir das wirklich bewusst trainieren sollten. We have to exercise and practice it consciously. Es ist einfach, wir Menschen sind einfach durch den Sündenfall, durch unsere Sündennatur, as human beings, because of the fall, so veranlagt, we tend, dass wir uns sorgen. We tend to worry. Aber ich denke, wenn wir in diesen Augenblicken einfach innehalten. But when we are still in such moments. Und auf Gott warten. And when we wait upon the Lord. Dann wird's uns leichter werden. Then we will feel more at ease. Psalm 119:166. In Psalm 119. Herr, ich warte auf dein Heil. Lord, I wait for your salvation. Ich warte auf dein Heil. I wait for your salvation. Und während wir auf dieses Heil warten, and while waiting for his salvation, ich warte auf dein Heil und tue nach deinen Geboten. And I follow your commandments. Als dritten Punkt habe ich mir überlegt, wozu? And the third aspect I was thinking about is what for. Wozu kommt diese übermäßige Kraft Gottes in uns überhaupt zur Entfaltung? What for does God unfold his supernatural power in us? Ist es dafür, dass wir auf einem Besen fliegen können? Is it so we can fly on a broom? Oder jetzt mit anderen Worten, warum versucht jemand Kraft aus der Magie zu bekommen? Or why does somebody try to receive power by doing black magic? Ich denke, sie tun's für ihr Ego. I think they do it because of their ego. Absolut für ihr Ich. Only for themselves. Für ihren Selbstwert. For their self-value. Für ihren Selbstwert. To feel valuable. Um sich selbst gut zu fühlen. To feel good about themselves. Selbstweise Magie sollte sie heilen, sollte sie. Even if it's white magic and if it heals. Sollte sie es schaffen, die Zukunft eines Menschen vorauszusehen. Even if you can forecast somebody's future. Warum macht das eine Person? Why would somebody do that? Weil sie ihn heilen will? Because you want to heal them? Oder weil sie diejenige ist, die ihn geheilt hat. Because nachher. Afterwards you want to say, I was the one who healed you. Ich glaube, dass die Kraft Gottes in uns, sich deswegen entfalten möchte. I think that power of God wants to unfold in us. Dass wir fähig sind. Because it wants to make us able. Uns andere zu kümmern. To take care of others. Da gibt's diese Geschichte. And there's this story. Wo ein Mann. Where one man. Also noch einmal telegrafieren konnte. He could send one more telegram. So dieses. Und er musste sich aber ziemlich kurz halten. But he had to do it, make it very brief. Also ich glaube, es war christlicher Leiter. I think it was a Christian leader. Der seinem Team noch etwas mitteilen konnte. He could tell something to his team. Und er hat ein Wort geschrieben. And he wrote one word. Others. The others. die anderen. Die anderen. Ich denke, dafür gibt uns Gott diese übermäßige Kraft. And I think that's what God gives us, this abundant power for. Und bei unserem Herrn Jesus, ich glaube, er ist das beste Beispiel dafür. And I think that our Lord Jesus is the best example. Dass er seine Kraft, diese Kraft nicht dazu verwendet hat, sich selbst zu segnen. He did not use this power to bless himself. Sondern andere. But to bless others. Und darum. And that's why. Nachdem wir das jetzt alles gehört haben, after we've heard all those things, könnten wir eigentlich sagen, now we could say, so wie Paulus, as Paul did, im 2. Korinther 12,9, in 2. Corinthians 12,9, darum bin ich guten Mutes, therefore I most gladly, in Schwachheit, oh, my strength is made perfect in weakness, in Misshandlungen. Oh, sorry. No. Therefore I take pleasure in infirmities, in reproaches. In Nöten, in Verfolgungen und Ängsten. In needs, in persecutions, in distresses. Um Christi willen. For Christ's sake. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. For when I'm weak, then I'm strong. Ich muss Ihnen einfach nur einmal sagen, darum bin ich guten Mutes. And I have to repeat it. Therefore most oh no. Therefore I take pleasure in infirmities. In Schwachheit. In reproaches. Oder 2. Korinther 7,4. Or 2. Corinthians 7,4. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. Great is my boasting. Oh no, sorry. I'm exceedingly joyful in all our tribulation. Ich habe überschwängliche Freude in aller unserer Bedrängnis. I'm exceedingly joyful in all our tribulation. Psalm 84. Psalm 84:5. Wohl dem Menschen, blessed be the man, der dich für die dich für ihre Stärke halten. Whose strength is the Lord. Wohl dem Menschen, die dich für deine Stärke halten. Blessed are the people whose strength is the Lord. 2. Timotheus 1,7. 2. Timothy 1,7. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, for God hasn't given us a spirit of fear, sondern der Kraft und der Liebe, but of strength and of love, und der Besonnenheit, and of a sound mind. In diesem Vers kommt schön heraus, warum er uns diesen Geist gibt. And this verse brings out why he has given us this spirit. Um der Liebe willen, for love's sake, um der Besonnenheit willen. And to give us a sound mind. Und jetzt ist zum Abschluss and in closing, noch ein Vers. I would like to give you one verse. 2. Korinther 13,4. 2. Corinthians 13,4. Denn wenn er auch, Jesus, gekreuzigt worden ist in Schwachheit, for though he was crucified in weakness, so lebte er doch in der Kraft Gottes. Yet he lives by the power of God. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, for we are also weak in him, so werden wir uns doch mit ihm lebendig erweisen, but we shall live with him, an euch in der Kraft Gottes. By the power of God toward you. Also hier, an diesem Vers sieht man die Kraft Gottes wunderschön. This verse really shows us the power of God. Als Jesus am Kreuz hing, when Jesus was hanging on the cross, hat es den Augenschein, als wie wenn er schwach wäre. It looked as if he was weak. Aber dieser Vers klärt uns auf. But verse makes us see clearly. Er lebte in der Kraft Gottes. He lived by the power of God. Am Kreuz. On the cross. Am Kreuz war die Kraft Gottes in Jesus übermächtig am Werk. And on the cross, the power of God was working supernaturally and superabundantly in Christ. Und darum noch einmal, also ich denke, wenn wir uns schwach fühlen, when we feel weak, dann das Beste, was wir machen können, the best thing we can do, ist zu vertrauen, dass Gott in uns genau jetzt stark ist. Is to trust that God is strong in us. In that very moment. Genau in diesem Augenblick, wo deine Welt zusammenbricht. In the moment when your world falls apart. Deine Hände zittern. Your hands are trembling. Genau in diesem Augenblick ist Gott stark. In this very moment God is strong. Und darauf dürfen wir, sollen wir, müssen wir vertrauen. And we may trust in it and we must trust in it. Amen. Amen. Tun wir noch beten, ne? Let's pray. Lieber Vater im Himmel, dear Heavenly Father, wir möchten dir danken für dein Wort, we want to thank you for your word, das uns hilft, that helps us, uns nicht den Maßstäben dieser Welt anzugleichen, not to settle for the world's standards, das uns hilft, and it helps us, deine Wahrheit und deine Realität zu erkennen, to recognize your reality and your truth, und darin zu leben, and to live in them. Vater, wir sind schwach. Father, we are weak. Wir bitten dich, hilf du uns. We ask you, please help us. Auf die unsichtbaren Dinge zu blicken. To look upon the unseen things. Hilf uns darauf zu vertrauen, dass wenn wir schwach sind, du in uns stark bist. Help us to trust that when we are weak, you are strong in us. Darum bitten wir dich im Namen Jesu. We ask this in the name of Jesus. Amen. Amen.